Eine geheimnisvolle Schrift. Die ersten Hieroglyphen bestanden aus ungefähr 700 Bildern. Sie zeigten Gegenstände, Tiere, Pflanzen oder Personen. Im Laufe der Zeit kamen Griechen, Römer und Araber nach Ägypten und haben ihre eigene Schrift mitgebracht. Deshalb haben die Menschen die Hieroglyphen irgendwann nicht mehr genutzt und haben ihre Bedeutung vergessen. Die Hieroglyphen waren darum lange eine geheimnisvolle Schrift, die niemand verstehen konnte.